Bäcker klein. Leute, hört euch die Geschichte an. Von einem wirklich schlimmen Mann. Er quält sehr gerne kleine Mädchen. Er tut's nicht mit dem Messer, er verkauft ihnen Brötchen. Brötchen. Mit Kuchen und mit Knabberzeug macht er alle Ärzte reich. Vorausgesetzt, die Herren in Weiß essen nichts von seinem Brotbäcker klein. Brötchen. Du bist der schlechteste Bäcker der Stadt. Bäcker klein. In einer Stadt, die viele Bäcker hat. Und wenn ich sage, deine Brötchen sind wie Pflastersteine, dann nur deshalb, weil ich über meinen Zaster weine, den ich dir dafür gegeben habe. Bäcker klein, den nimmst du mit ins Grab. Bäcker klein. Brötchen. Du bist der schlechteste Bäcker der Stadt. Bäcker klein. Wir haben deine Brötchen satt. Bäcker klein, hab ich dein Brot im Bauch, vertrag ich sogar Gartenschlauch. Ich brech ins Essen. Bäcker klein, hab ich dein Brot im Magen, kann ich auch Stacheldraht ertragen. Ich brech ins Essen. Ich muss zugeben und es fällt mir schwer. Der Schimmel auf dem Kuchen, der macht echt was fair. Diese Farben, diese Formen, diese Halluzinationen, ich schenke ihn den Leuten, die über mir wohnen. Die kann ich gar nicht leiden, schon seit vielen Jahren. Die haben 1980 meine Katze überfahren. Kurz darauf ging ich zum Bäcker, kaufte mir ein Tütchen Plätzchen. Ein Blick in seinen Ofen und was sieht er? Mein Kätzchen schwäf. Bäcker klein, du bist der Katzenbäcker der Stadt. Du bist der Katzenbäcker der Stadt. Bäcker klein, bis mal wer Beweise hat. Hohe Preise, schlechter Kuchen lassen dich den Arzt aufsuchen. Wir müssen pumpen, spiegeln oder spülen, wenn wir dein Gebäck im Magen fühlen. Und für den Fall droht mir der Schnitter, hab ich im Schrank den Magenbitter. Bäcker klein, Brötchen. Du bist der bitterste Bäcker der Stadt. Bäcker klein, Brötchen. In einer Stadt, die viele Bäcker hat. Bäcker klein, die letzte Nacht hab ich auf dem Klo verbracht. Bäcker klein, mir ist jetzt noch schlecht, der Marzipankäfer war wohl echt. Bäcker klein, du bist der schlechteste Bäcker der Stadt. Bäcker klein, du bist der schlechteste Bäcker der Stadt. Bäcker klein, du bist der schlechteste Bäcker der Stadt. Ich brech ins Essen.